Apostelgeschichte, Kapitel 7. Da sprach der hohe Priester: Ist dem also? Er aber sprach: Liebe Brüder und Väter, höre zu. Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, da er noch in Mesopotamien war, ehe er wohnete in Haran. Und er sprach zu ihm: Gehe aus deinem Lande und von deiner Freundschaft, und zieh in ein Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus der Chaldäer Lande und wohnete in Haran. Und von dannen, da sein Vater gestorben war, brachte er ihn herüber in dies Land, darinnen ihr nun wohnet, und gab ihm kein Erbteil drinnen, auch nicht eines Fußes breit, und verhieß ihm, er wollte es geben, ihm zu besitzen und seinem Samen nach ihm, da er noch kein Kind hatte. Aber Gott sprach also: Dein Same wird ein Fremdling sein in einem fremden Lande, und sie werden ihn dienstbar machen und übel handeln 400 Jahre. Und das Volk, dem sie dienen werden, will ich richten, sprach Gott. Und danach werden sie ausziehen und mir dienen an dieser Stätte. Und gab ihnen den Bund der Beschneidung. Und er zeugete Isaak und beschnitt ihn am 8. Tag, und Isaak den Jakob, und Jakob die 12 Erzväter. Und die Erzväter neideten Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Aber Gott war mit ihm. Und er rettete ihn aus aller seiner Trübsal und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Könige Pharao in Ägypten. Der setzte ihn zum Fürsten über Ägypten und über sein ganzes Haus. Es kam aber eine teure Zeit über das ganze Land Ägypten und Kanaan und eine große Trübsal, und unsere Väter fanden nicht Fütterung. Jakob aber hörete, dass in Ägypten Getreide wäre, und sandte unsere Väter aus aufs erste Mal. Und zum anderen Mal ward Josef erkannt von seinen Brüdern, und ward Pharao Josefs Geschlecht offenbar. Josef aber sandte aus und ließ holen seinen Vater Jakob und seine ganze Freundschaft, 75 Seelen. Und Jakob zog hinab nach Ägypten und starb, er und unsere Väter, und sind herübergebracht nach Sichem und gelegt in das Grab, das Abraham gekauft hatte, ums Geld von den Kindern Hemors zu Sichem. Da nun sich die Zeit der Verheißung nahte, die Gott Abraham geschworen hatte, wuchs das Volk und mehrete sich in Ägypten, bis dass ein anderer König aufkam, der nichts wusste von Josef. Dieser trieb Hinterlist mit unserem Geschlechte und behandelte unsere Väter übel und schaffte, dass man die jungen Kindlein hinwerfen musste, dass sie nicht lebendig blieben. Zu der Zeit ward Mose geboren und war ein fein Kind vor Gott und ward 3 Monaten ernähret in seines Vaters Hause. Als er aber hingeworfen ward, nahm ihn die Tochter Pharaos auf und zog ihn auf zu einem Sohn. Und Mose ward gelehret in aller Weisheit der Ägypter und war mächtig in Werken und Worten. Da er aber 40 Jahre alt war, gedachte er zu besehen seine Brüder, die Kinder von Israel, und sah einen Unrecht leiden. Da überhalf er und rächete den, dem Leid geschah, und erschlug den Ägypter. Er meinete aber, seine Brüder sollten's vernehmen, dass Gott durch seine Hand ihnen Heil gebe, aber sie vernahmen's nicht. Und am anderen Tage kam er zu ihnen, da sie sich miteinander haderten, und handelte mit ihnen, dass sie Frieden hätten, und sprach: Liebe Männer, ihr seid Brüder, warum tut einer dem anderen Unrecht? Der aber seinem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn von sich und sprach: Wer hat dich über uns gesetzt, zum Obersten und Richter? Willst du mich auch töten, wie du gestern den Ägypter tötetest? Mose aber floh über dieser Rede und ward ein Fremdling im Lande Midian. Daselbst zeugte er 2 Söhne. Und über 40 Jahre erschien ihm in der Wüste auf dem Berg Sinai der Engel des Herrn in einer Feuerflamme im Busch. Da es aber Mose sah, wunderte er sich des Gesichtes. Als er aber hinzuging, zu schauen, geschah die Stimme des Herrn zu ihm: Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mose aber ward zitternd und durfte nicht anschauen. Aber der Herr sprach zu ihm: Zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, da du stehst, ist heilig Land. Ich habe wohl gesehen das Leiden meines Volks, das in Ägypten ist, und habe ihr Seufzen gehöret und bin herabkommen, sie zu erretten. Und nun komm her, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose, welchen sie verleugneten und sprachen: Wer hat dich zum Obersten und Richter gesetzt? Den sandte Gott zu einem Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm erschien im Busch. Dieser führete sie aus und tat Wunder und Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre. Dies ist Mose, der zu den Kindern von Israel gesagt hat, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, gleich wie mich, den sollt ihr hören. Dieser ist's, der in der Gemeinde in der Wüste mit dem Engel war, der mit ihm redete auf dem Berge Sinai und mit unseren Vätern. Dieser empfing das lebendige Wort, uns zu geben. Welchem nicht wollten gehorsam werden eure Väter, sondern stießen ihn von sich und wandten sich um mit ihren Herzen gen Ägypten und sprachen zu Aaron, mache uns Götter, die vor uns hingehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose, der uns aus dem Land Ägypten geführet hat, widerfahren ist. Und machten ein Kalb zu der Zeit und opferten dem Götzen Opfer und freuten sich der Werke ihrer Hände. Aber Gott wandte sich und gab sie dahin, dass sie dieneten des Himmels her, wie denn geschrieben steht in dem Buch des Propheten, habt ihr vom Hause Israel die 40 Jahre in der Wüste mir auch je Opfer und Vieh geopfert? Und ihr nahmet die Hütte Molochs an und das Gestirn eures Gottes Remphan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich will euch wegwerfen jenseits Babyloniens. Es hatten unsere Väter die Hütte des Zeugnisses in der Wüste, wie er ihnen das verordnet hatte, da er zu Mose redete, dass er sie machen sollte nach dem Vorbilde, das er gesehen hatte, welche unsere Väter auch annahmen und brachten sie mit Josua in das Land, das die Heiden innehatten, welche Gott ausstieß vor dem Angesichte unserer Väter bis zu der Zeit Davids. Der fand Gnade bei Gott und bat, dass er eine Hütte finden möchte dem Gott Jakobs. Salomo aber baute ihm ein Haus. Aber der Allerhöchste wohnet nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meiner Füße Schemel. Was wollt ihr mir denn ein Haus bauen, spricht der Herr, oder welches ist die Stätte meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebet allezeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, also auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolget und sie getötet, die da zuvor verkündigten die Zukunft dieses Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun worden seid? Ihr habt das Gesetz empfangen durch der Engel Geschäfte und habt's nicht gehalten. Da sie solches höreten, ging's ihnen durchs Herz und bissen die Zähne zusammen über ihn. Als er aber voll heiligen Geistes war, sah er auf gen Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesum stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten ihre Ohren zu und stürmeten einmütiglich zu ihm ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ab ihre Kleider zu den Füßen eines Jünglings, der hieß Saulus, und steinigten Stephanus, der anrief und sprach, Herr Jesu, nimm meinen Geist auf. Er kniete aber nieder und schrie laut, Herr, behalt ihnen diese Sünde nicht. Und als er das gesagt, entschlief er.